präsentiert von freenet24.de, die Adresse für kostenloses Surfen im Internet. Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Pausenlos. Adrenalin pur. Die explosive Minute. Hallo Nachtschwärmer. Hallo El. Hallo Blondis. Und hallo Fragezeichen. Wir haben einen Studiobesuch. Und hallo El. Bundy. Ja, ja, wissen wir, El. El Bundy. Ja. Ich bin gerade hier bei Charlie. Na und ihr? Wo seid ihr, Dumpfbacken? Trag wieder nicht zu dick auf. Übrigens, wir haben einen Studiogast, Al, deswegen hast du heute ein bisschen Pause. Ha? Okay, kein Problem, dann unterhalte ich mich eben selbst mit einem meiner anspruchsvollen Hobbys. Ja, du hast du. Der Weltenraum. Unendliche Weiten. Ja, das stimmt. Ohne Ende diese Weiten. Und plötzlich kommt da was durch den Raum. Durch luftleeren Raum. Moment mal, Paket, kann ich mal sehen? Was steht denn drauf? Overpack. Adresse Erde. Ja, was immer das ist, das wird schon ankommen. Seid ihr bereit für das Powerpack? Ja, ja, Hans-Peter, hau rein. Türen schließen, es geht los. Wir haben 22.13 Uhr. Hallo Nachtschwimmer. Ganz neu. Blaulicht heißt die. Und zwar jetzt geht's los. Das hört man ja ganz genau. Und zwar jetzt geht's mal richtig los. Und wen habe ich denn hier jetzt da? Get up everybody, you're Charlie 2000. Ja, was haben wir denn? Wann haben wir denn hier? Hallo, Jack. Captain Jack, grüß dich. Und gleich zum Einstimmen hier die neueste Song von Captain Jack, Dreamer Dream. Musik Oder den Spitze, ja. Die neue Song von Captain Jack Dream and Dreamer. Er sitzt mir hier gegenüber in seiner roten Mütze. Yeah. Und ist wieder mal gut drauf. So, Captain Jack, jetzt müssen wir ein bisschen was fragen. Ja, klar. Ich habe die schon ein Jahr nicht mehr gesehen. Letztes Jahr im DJ-Meeting. Richtig. Aber man sieht und hört dich jetzt wieder öfters. Ja. Und zwar, wie war das? Im Fernsehen habe ich dich auch gesehen. Ihr habt einen neuen Spot gedreht. Richtig, wo unser neuer Lied Dreamer Dream, was du gerade gespielt hast. Ja. Es gibt verschiedene Versionen davon. Du hast eine geile Version gespielt. Das hat die Tech. Yeah. Das läuft total geil in den Clubs gerade. Ja, und wir hören daneben dran die Maloy. Ja. Hello there. Hi. Hallo, hallo. Die Maloy ist unsere neue Sängerin, war die Lisa ist nicht mal bei uns. Und Maloy ist jetzt, wir haben sie rausgesucht von 40 verschiedenen Sängerinnen. Und die Maloy kommt aus den Philippinen und ist einfach klasse. Hi to all the Filipinos out there. Ja. Super. Ja, wie geht's jetzt weiter? Was produzierst du zurzeit? Also wir sind jetzt gerade fast fertig mit dem der LP, der heißt The Captain's Revenge. Der kam jetzt, glaube ich, im Herbst raus. Und Dreamer Dream ist der neue Single, wie gesagt, das wir jetzt gebracht haben. Es ist schon in den Charts. Wir sind jetzt letzte Woche jetzt auf 100 eingestiegen. Yeah. Und wir warten weiter nach oben Platz 10 in den nächsten paar Wochen. Das ist echt geil. Da rüge ich euch alle Daumen, die ich habe. Yeah. Ihr bleibt noch ein bisschen bei mir. Ja, klar. Super, gern. Weil Al will auch noch was wissen nachher. Yeah. Oh. Yes! We'll be right back. Al, es gibt keine Konkurrenz für dich. Captain Jack geht nachher wieder. Brauchst keine Angst haben, oder? Also Schluss mit dem Theater. Wir wissen beide, warum du hier bist. Warum bist du hier? Also Al, ich bin gekommen, extra deiner Frau zu nehmen. Und zweitens, weil mir hier total gefällt. Al, hä? Wer kommt denn freiwillig hierher? Ja, er. Kann eine CD nur so gut sein? Yeah! Power Grid. Ja, wir haben Al jetzt rausgebannt, weil er ist eifersüchtig auf Captain Jack. Kannst du dir vorstellen, dass Al auf dich eifersüchtig ist? Ich weiß nicht warum, ich gehe für seine Frau, aber er will jetzt deine Mütze. Kannst du sie abgeben an ihn? Nur und die Peggy. So, also, Captain Jack, wie sieht's aus? Du bist gerade in einer LP dran. Richtig, Es kommt raus am 19. Juli. 19. Juli. Und der heißt Captain's Revenge. Oh, aha. Und was wird da alles drauf sein? Neues oder? Ja, alles neue alles Musik. Neu. Also wir haben da The Captains, wie gesagt, bei Dream of Dreams zum Beispiel, ja. Wir gehen jetzt um Tour wieder und wir wollen, dass die unsere Fans mit auf die Bühne kommen, ja. Ey. Und in der LP zum Beispiel, da ist Get Up, ja. Get Up. I Feel, das ist ein Ballade. Eine Ballade, sehr, sehr schön. Maloy kann super singen. Ja, und das Ganze das lässt sich heiß machen, mag ich folgendes, Charlie 2000 mit dir. Irgendwann kannst du zu meinem kubanischen Restaurant kommen und bringst ein paar Fans mit. Das sagst du keine zweimal zu mir. Ja, super. Mal, bitteschön. Okay, das machen wir. So, ich bedanke mich bei Captain Jack und seiner Sängerin. Thank you very much. Ja. Ja, aber nicht vergessen, Leute, Dreamer ist ein neuer dream. Single. Und das ist für euch alle. Charlie 2000, ciao. Ciao, Captain Jack. Bye. Bye. Wait, Peg. Peggy, come here, Peg. Radio von hier mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Ein ganz heißes Stück ist das, das gerade läuft. Und ich bin jetzt in der Leitung und zwar in Frankenthal gelandet bei der Sabine. Hallo Sabine. Puh. Ja, hallo? So, Sabine, ich brauche von dir bitte 5 Interpreten. Also zuerst UB40, Ace of Base, Die Doofen, President, Madonna, Jürgen Streef, Bonnie M. Das ist ja sagenhaft, das ist richtig. Das ist vollkommen richtig, Sabine, eine CD für dich. Meine Damen und Herren, wir haben einen Gewinner. Alle anderen legen bitte auf. Abgefahrene Action. Keine halben Sachen, einfach geil drauf. Alles, was du willst. Es kann wieder losgehen. Wow! DJP, don't go. Wir haben 22.52 Uhr und hier geht's in Pfingstwochenende. Und ich sage Hallo Nachtschwärmer. Auch allen Hallo, die im Stau stehen. Ich war ja selbst vorher drin. So, wie geht's unserem Bud Bunny? Bud, hast du jemanden eingeladen am Pfingsten, dass mal endlich die Alone-Sein da aufhört, da? Ich war mit einem Mädchen aus. Ehrlich? Und du denkst wirklich, das glaubt dir einer? Das glaubt dir keiner, Bud, ha? Immer fest auf mich, ich bin ja auch die einzige Jungfrau im Haus. Das bist du, bei Kelly ist keiner mehr. Unser armer Bud, ha? Ich werde sicher auch mal Schuhe verkaufen. Natürlich! Der richtige Tag für ein affengeiles Programm. Pop up the bass! Macht schon, legt mal ein bisschen los hier. Als Lärm werden solche Höreindrücke bezeichnet, die uns belästigen und missfallen. Lärm zerstört die innere Ruhe des Menschen und macht krank. Lärm macht krank, das ist die neue K-Lab. Und wir haben jetzt live volle Stunde, da gibt's Aktuelles. Wir ziehen uns zurück, das heißt ich, L und alles drumrum. Ja? Kelly, was meinst du dazu? Immer mit deinem Bruder, das ist ein Theater, ha? Bist du den ersten Tag hier? Ja, na, ich weiß, ich bin dir schon gewöhnt. Aber ihm fehlt einfach Liebe, ja? L, erzähl uns mal was über Liebe, ja? Eine Form der Liebe fängt mit fehlgeleiteter Lust an. Sie verwandelt sich in eine lodernde Hölle voll Unglück und Verzweiflung. Wahnsinns fette Beute. Gleich nach den Nachrichten. Yeah! Wir übergeben uns in der Sendezentrale. Die Radio von hier. Mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Präsentiert von freenet24.de, ein Produkt der Comsign Aktiengesellschaft Bad Dürkheim. Also alle mal herhören, es ist sehr ernst. Ladies and Gentlemen, wir haben ernste Probleme. Einen Schwurf des Schreckens. Eine Party der Panik. Aber auf den gepflegten Blondinenwitz. Willkommen, liebe Freunde, euer Albtraum beginnt. Der Action. Klassenvater. Die doofe Witze-Ecke. Hallo Kelly, hallo Blondies. Kelly freut sich, Pfingsten, Ferien und so weiter. Und gerade über das hier, das jetzt kommt, weshalb freut sich die Blondine so sehr, wenn sie nach 6 Monaten ein Kinderpuzzle fertig hat? Sie hat nämlich auf der Packung gelesen, 2 bis 4 Jahre. Ja, genau. Ruhe. Kelly, gib's zu. Ihr habt's auch schon in der Schule gemacht, oder? Bitte um Verzeihung. Wir sind zu schlau, um darauf reinzufallen. Doch, letzte Woche habe ich es in der Schule gemacht. Du hast mir das erzählt. Damit habe ich einen Lehrer zur Pensionierung getrieben. Voll normal. Ist doch voll normal. Ist doch voll normal. Die heimliche Lust auf Ekstase, Freitag bei schon ein bisschen älter, der Song. Pfui, heißt der von Mono Culture. Unser Gewinnspiel ist in Vorbereitung nach Schwärmer. Administration and how I remember radio. Sick 93. We built this city. Have an earthquake a few. Jetzt ist Zeit für unser Gewinnspiel. Al, kannst du mal ankündigen? Dolly, du bist eine echte Dumpfbacke. Das ist die Kurz vor einer Explosion. Erst so wieder Streit. Jetzt habe ich gedacht, Pfingsten ist so friedlich. Nix ist. Al, nochmal. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ja. Jetzt sind die Knöpfe gedrückt, dass es nur so knallt. Anschnallen, festhalten, starten. Hallo Nachtschwärmer, hallo Pfingst, Nachtschwärmer. Die Regenbogen. Jetzt Gewinnspiel. Thank you. Erste Best-of-Trennen von den letzten 2-3 Jahren. Ich möchte 5 Interpreten haben. 0:15, das ist die neue von Object One. Die doofe Witze-Ecke. Hallo Kelly, hallo Blondies. Immer wenn es an Pfingsten rangeht, sind die Blondies ganz gut aufgelegt. Trotzdem gibt es gewisse Arbeitshilfen für Blondinen. Zum Beispiel bei manchen steht auf den Schuhen ZZH. Das soll heißen, Zehen zuerst hinein. Oh je, das fängt wieder gut an. Oder was macht eine Blondine, die im Kreis läuft? Oder was macht man mit der? Hinweis, das andere Bein auch festnageln. Oh nein, oh nein. Das wird zu heiß, hä? Viele Autos haben es nicht, aber manche haben es, und zwar verstellbare, höhenverstellbare Lenkräder. Das lieben Blondinen. Wisst ihr warum? Wegen der Kopffreiheit. Jetzt wird's aber hart. Ruhe! Es ist ja auch statistisch erwiesen, dass Blondinen eifersüchtiger sind, ja? Haarfarbe und Sternkreiszeichen spielen beim Problem Eifersucht anscheinend eine große Rolle. Hat eine Umfrage ergeben. Jede zweite Blondine ist sehr oder ziemlich eifersüchtig. Bei Schwarzhaarigen sind es 43%. Die Brünetten bringen es nur auf 28%, ne? Das kann ich bei Kelly nicht feststellen. Kelly, ja? Das ist derselbe Witz, derselbe Geruch, dieselbe Unterhose. Ja, ja. Hey, ist das nicht der laut kreischende Wahnsinn? Und wie geht's weiter? Thank you. Wir haben 0.25 Uhr gleich. Und ich sage nochmal Hallo Nachtschwärmer. Auch bei mir ist wieder erregte Diskussion im Gang. Wir haben ja ein Sorgenkind. Nicht nur eins, mehrere, aber eins davon ist Bud Bundy. Immer noch ohne Freundin. Und seine Schwester zieht ihn natürlich immer wieder auf deswegen, ja? Oje, Bud, es ist Freitagabend. Solltest du dich nicht duschen, fein anziehen und dann ins Bett gehen? Nein, das soll er nicht. Du sollst nicht immer wieder anmachen. Der arme Junge wird ja ganz krank. Schluss jetzt, jetzt habe ich die Nase voll. Falls ihr mich sucht, ich bin oben und schreibe an meinen Memoiren. Wie bleibe ich cool, wenn Mami mir beim Pinkeln zusieht? Nein, Kelly, komm, gib mir ein paar Tipps, wenn er mal wirklich eine trifft, ha? Du siehst die Tussi, aber bevor sie dich sieht, tritt ihr auf die Füße, damit sie nicht wegläuft. Dann sagst du zu ihr, ein schöneres Mädchen als dich habe ich noch nie gesehen und ich würde gerne eine unglaublich heiße Nacht mit dir verbringen. Keine Namen, keine Fragen, kein Bedauern. Komm, werd eins mit mir. Und das hältst du wirklich für besser als, tun wir es zusammen. Ich habe ein eigenes Schlafzimmer im Haus meiner Eltern. Aber Bart, das sagt man doch nicht. Glaubst du, das turnt die Mädchen ab? Natürlich. Wer ist jetzt blöder, ich oder vielleicht doch dieser, ha? Und gleich nach der Werbung sind wir wieder da. Und Schnitt. Achtung, endlich kommt Futura Goodbye. Der Mega-Dance-Hit aus den Clubs und Radios. Mit der Melodie aus Time to Say Goodbye. Futura Goodbye. Nur echt mit dem F. Goodbye. Nummer 1 aus Holland. DJ Jean, The Lounge. Jetzt. Der neue Single-Kracher, Mellotracks, Mystery in Space. Dieser Mix ist nicht auf dem Album, aber bei deinem Händler. Jetzt. Ja, gut. Endlich, Taucher ist back. Mit der ultimativen Doppelhit-Single Bizarre und Child of the Universe. C'est bizarre. Zwei Club-Hits auf einer Maxi-CD. Mehr geht nicht. Out now. Thank you. Man sieht, es lässt sich mit allerlei Geräuschen irgendeinen Song machen. Und mein Freund Ella und ich werden demnächst auch mal was machen, was produzieren. Ella, an dem sage ich noch gar nichts, weil er hat ja Probleme mit seinen Kindern. Sollen wir mal sehen. Ich habe eine arbeitslose Schauspielerin als Tochter, einen Sohn, der auch einen Feuerlöscher bumsen würde. Oh, was für ein Tag. Und das. Ich bin gespannt, was da rauskommt bei einem Schlager-Spezial-Gewinnspiel. Es gibt zu gewinnen, ach schon mal, was ganz Besonderes, und zwar entweder eine Maxi wie üblich oder da habe ich noch einen Gewinn, einen Dienstleistungsgutschein über 200 Mark für einen Autofreund oder Freundin. Und zwar die Audi haben noch einen VW. Firma Tick Tuning in Pforzheim, Automobildesign. Da habe ich einen Gutschein von 200 Mark. Kann man also in Zahlung geben oder was machen lassen dafür. Die machen Gehleiter, Sportfahrwerke und so weiter. Tiefer legen, Schürzen rundherum am Auto, wie es gehört. Also kann man rausholen jetzt. Ja, jetzt gewinnt hier. Working on Sunshine. Wir haben 0:49 genau. Tekkegear, ganz neu, beziehungsweise Mitte Mai, um 12.05. habe ich die. Ron Hagen und Pascal M. Erregte Diskussion, wie wäre es anders, immer vor größeren Feiertagen bei Bandys. Rick, es wird irgendwie spät. Ist es für dich nicht Zeit fürs Bett? Ich werde nicht schlafen gehen ohne dich. Wir sind seit 10 Jahren nicht mehr zusammen schlafen gegangen. Ist dir dann auch aufgefallen, dass wir seit 10 Jahren keine Kinder mehr kriegen? Also mache ich wohl irgendwas richtig. Schatz, dass wir Kinder gekriegt haben, heißt doch nicht zwangsläufig, dass du damals etwas richtig gemacht hast. Ach komm jetzt, Al. Es wird ganz lustig, wenn wir zusammen schlafen gehen. Wir tun all das, was wir früher getan haben. Du reibst mir zum Beispiel den Hintern, bis ich einschlafe. Oh komm doch, mein Hintern sehnt sich nach dir. Beck, dir reibe ich nicht mal den Hintern, wenn der Weihnachtsmann rauskommt und ich 3 Wünsche frei habe. Al, zieh dich zurück jetzt hier. So, jetzt kommt die Werbung. Jetzt habe ich Zeit, mich um euch zu kümmern. Bitte nicht. Musik. Radio Regenbogen. Schalt das Radio an, Charlie ist dran. Er legt die allerschönsten Singles auf. Oh Mann, da steh ich drauf. Er ist mein DJ-Leader. Spiel mir noch eins, gib mir den Gnadenstoß. Du machst mich atemlos, dich hör ich Sensation. Now listen to this disco radio. Disco dancing grace. Stereo disco music. Yes. Out. Out. SSL 9000 heißt diese Gruppe und der Song heißt Everybody. Das ist also ein ehemaliger Song von ABBA. Aha, hier steht's. Benny Anderson. Genau. Und Björn. Irgend noch ein Name, ja. Das waren doch die zwei von ABBA. Aber ich muss hier wieder schlichten ohne Ende. Immer wenn Feiertage vorm Haus stehen, dann ist bei Bandis der Teufel los. Was gibt's wieder? Denn endlich total und völlig am Ende mit Frauen. Ja, aber was? Wie kann ich dir helfen? Na, du verschaffst mir eine Frau, die nicht Nein sagt. vielleicht könnte ich mal eine melden.